Untersucht man das von den Hitler-Anhängern in allen Bereichen der Schöpfung innerhalb eines Zeitraumes von nur 6 Jahren erreichte, so kann man nicht umhin, dieses Wunder zu bewundern und einen Vergleich mit dem Templerorden anzustellen. Und man gelangt zu dem Glauben, dass die SS den Gral gleichfalls gefunden und ihn sogar enträtselt hat. Wären die neuen Verhaltensweisen eingeführt worden, dann hätte der Wucher der Verbrauchergesellschaft nicht zu solch einem verblendenden Gipfelpunkte führen können. Der Kapitalismus und der marxistische Kommunismus stellen nur scheinbare Widersprüche dar. Sie stützen sich gegenseitig ab und ergänzen sich bei der Zerstörung des Göttlichen und des Menschlichen, denn beide beruhen sie auf derselben rationalistischen Grundlage. Sonst wären sie schon sank- und klanglos, ohne Widerstand zu leisten, verschwunden. Oder aber sie wären niemals entstanden. Es wird vermutet, dass die Templer von ihrem Hafen La Rochelle aus geheim gehaltene Expeditionen unternahmen, die sie bis zur anderen Erde Platos nach Amerika Atlantis führten. Quetzalcoatl, der weiße Gott der Tolteken, sofern es nicht eine im beflügelten Wagen herabgekommene außerirdische Gottheit ist, war ein Templer, der hier die Lehre der Gerechtigkeit verbreitete. Quetzalcoatl wird in einigen mexikanischen Skulpturen mit Helm und Helmzier dargestellt, die den Rüstungen der Templer ähnelt. Und noch vor ihnen kannten bereits die Wikinger des Nordens und die Druiden Amerika, dem sie, wie bereits erwähnt, andere Namen gaben. In Nordamerika gibt es keltische Türme. Bretonische und normannische Seeleute haben wohl die Schiffe der Templer geführt. Der Orden führt in Europa den bis dahin unbekannten Handel mit Silber ein. Die Templer und auch der Papst Silvester wussten, dass die Erde rund ist. Das wussten auch die Erbauer der Kathedrale von Chartres. Aber sie hüteten dieses Wissen, wie auch das von der Existenz Amerikas, des Landes der weißen Götter, der weißen Erde, Albaniens im symbolisch polaren Sinne, des verborgenen Erdteils, das man in der Einweihung des goldenen Bandes, des Morgensterns von Venus Luzifer zu finden sucht. Wie bereits erwähnt, heißt Stern im Sanskrit Tara. In Tibet ist Tara die Göttin Shakti Kundalini, die Gattin Shivas, Meister des tantrischen Yoga und der Siddhas. Die südamerikanische Legende vom Südpol, die von der verborgenen Stadt der Cäsaren in den weit entfernten Anden, könnten sich auch auf die Templer beziehen. Zweifellos bezieht sie sich aber auf die weißen Götter, auf die weißen Riesen. Die Templer wollen das Geheimnis ihrer Entdeckungen bewahren, weil diese entlegenen Gegenden einst der Zufluchtsort ihres geheimen Meisters und ihrer Wissenschaft werden konnten. Tiahuanaco und der Tempel von Kalasasaya waren der Venus und Luzifer gewidmet. Die Templer kommen im 11. und 12. Jahrhundert nach Albanien. Möglicherweise haben sie ihren Gral dort versteckt. Nach der Zerstörung der Templer und ihrer weisen Verfassung senken sich Jahrhunderte mit Hungersnöten, Pestepidemien, Bruderkriegen auf Europa herab, was seinen Höhepunkt in der Französischen Revolution findet, mit welcher die Neuzeit beginnt und die den Abstieg in den Abgrund des Kali-Yuga einleitet. Es wird behauptet, dass der europäische Mensch des 11., 12. und 13. Jahrhunderts größer war als derjenige des 14., 15. und 16. Jahrhunderts, was anhand der Rüstungen in den Museen bewiesen werden kann. Er wurde von den Templern besser ernährt und geschützt. Die Ursachen der Zerstörung des Templerordens. Warum zerstörte man den Templerorden, nachdem er doch vorher mit der Unterstützung des Papsttums, der Benediktiner, der Zisterzienser und des Königtums rechnen konnte? Die Gründe hierfür wurden bereits kurz erwähnt. Machtstreitigkeiten sowie Auseinandersetzungen über den Machtbegriff, welche sich aus unterschiedlichen Einweihungen und entgegengesetzten Weltanschauungen ergaben. Die Benediktiner und die Zisterzienser behalten ihre auf semitischen Ansichten über die Ursprünge der Kirche von Rom sowie deren Mythologie beruhende lunare Einweihung bei. Die Zweideutigkeit ihrer Auffassung lässt sich in den rationalistischen oder rationalisierten Thesen der Kirchenväter wie bei Augustin erkennen, insbesondere in dessen allumfassenden theokratischen Bestrebungen zur Schaffung der Civitas Dei, des Gottesstaates, die betont semitischen Charakter tragen, sowie im Begriff der Sündhaftigkeit, den man den Völkern der Erde mit Feuer und Schwert aufzwang. Durch den Mythos von der Ursünde, einem typisch jüdischen Weltgefühl aus der Zeit vor und nach dem Neuen Bunde, das vielleicht aus dem Wissen heraus entstanden ist, den Gral missbraucht oder eine Rassenkreuzung, die Urrassensünde begangen zu haben, weshalb man eben durch den Neuen Bund schon im Voraus das Verbot jeglicher Blutmischung vorsah, wurde die gnostische Richtung in andere Bahnen abgelenkt. Seinen inneren Entstehungskonflikt, der aus zwei verschiedenen Kräften und Personen, aus zwei sich gegenüberstehenden Seinsformen herrührt, hat das Christentum nie überwinden können. Den Konflikt zwischen Jeschua, dem Nationalisten und Volksaufwiegler, der sich zum Aufstand gegen die Macht des römischen Imperiums anschickt, und dem essenischen Meister der Gerechtigkeit, der im Sinne des Buddhismus und der indischen Vedanta Liebe und Barmherzigkeit predigt. Der christliche Gnostizismus hätte die Kirche von Rom auch dazu bringen können, Anschauungen der Katharer von einem solaren Christentum zu übernehmen und ein hyperboreisches, auf Einweihung beruhendes Christentum ähnlich dem der Templer zu unterstützen, allein dem stellte sich der Daimon der Juden, das Alte Testament, Jehova, entgegen, den man zu einem allumfassenden, ökumenischen Gott erheben wollte, was aber unmöglich war, weil Jehova mit seinem Volke, einem kleinen Teil der Menschheit, einen Pakt gegen alle übrigen Menschen geschlossen hatte. Er hat den Gral in noch kleinere Stücke zerteilt und verhindert, diese wieder zusammenzufügen, die Krone wiederherzustellen. Das Christentum bewegt sich zwischen Gott und Kaiser, denen es sich beiden widersetzt, ohne aus seiner lunar ausgerichteten Einweihung heraus einen Ausweg aus dieser transzendenten Spannung zu finden. Und es bekämpft deshalb auch alle diejenigen, welche die alte solare Einweihung verteidigen, die Einweihung der goldenen Zeiten, die polare Esoterik, die auch hier auf Erden die göttliche Gerechtigkeit herstellen will, für die Söhne der Witwe, die Halbgöttlichen, zusammen mit den Göttlichen, mit den Unsterblichen, in der Schritt für Schritt ein ihr immanenter Stufenweg durchlaufen wird, der schließlich zur Umgestaltung und Verwandlung, zur Transfiguration der Auserwählten führt, in allen Bereichen des Himmels zusammen mit denen der Erde. Die tödliche Ursache der Zerstörung der Katharer und der Templer war ihre Entdeckung der wahren Identität des Gekreuzigten. Das furchtbare Geheimnis der Ursprünge, eine ungeheure Fälschung, eine Gegeneinweihung, die Verfälschung eines solaren Symbols und eines hyperboreischen kosmischen Mythos. Der andere Grund für die Auflösung des Ordens waren seine großen Reichtümer, welche die Habgier des Papsttums, der Feudalherren und des im Dauerbankrott befindlichen Königs von Frankreich, Philipps des Schönen, hervorrief. Außerdem wollte man den König aus hyperboreischem Blute, den Gralskönig, wieder einsetzen. Wie wir schon wissen, verteidigen sich die Templer nicht. Möglicherweise sind sie, wie vor ihnen die Katharer und nach ihnen die Rosenkreuzer, in eine Lage geraten, die sie die irdischen Dinge und das verhängnisvolle Schicksal dieser Welt durch die Verstofflichung im Kali-Yuga in den schwärzesten Farben sehen ließen. Es kann aber auch sein, und wir wiederholen es, dass man beim Erreichen des kritischen Punktes der Wiederentdeckung der anderen Wissenschaft, der anderen Technologie es vorzieht, hier eine Niederlage zu erleiden, ähnlich wie der esoterische Hitlerismus, um schließlich dort auf der neuen Erde den Sieg davon zu tragen und um heimzukehren in das goldene Zeitalter.